Elternherrn hat jedes Mädchen gern, die besseren Elternherrn sind richtig. Gehen sie des Abends aus, dann geben sie etwas aus, und das ist immerhin sehr wichtig. Die jungen Männer fangen immer schüchtern an, doch die Graumelierten gehen wie Blücher ran. Die besseren Elternherren hat jedes Mädchen gern, die besseren Elternherren sind richtig. Gern, die besseren Elternherren sind richtig. Gehen sie des Abends aus, dann geben sie etwas aus, und das ist immerhin sehr wichtig. Die jungen Männer fangen immer schüchtern an, doch die Graumelierten gehen wie Blücher ran. Die besseren Elternherren hat jedes Mädchen gern, die besseren Elternherren sind richtig.